Danke, jemand. Schönen guten Abend zusammen. Wir haben den 13. Februar heute, 20:34 Uhr und die ja bestimmt x-te Vorstandssitzung des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen beginnt jetzt gerade hier. Ich habe mal einfach wieder angefangen und mir die Versammlungsleitung geschnappt. Gibt es da Widersprüche oder möchte das jemand anders gerne machen? Hätte zwar Bock gehabt heute, aber. Gut, dann bist du nächstes Mal dran. Das ist jetzt schon mal dann angekündigt. Vielen Dank für die Vorbereitung an Vako und Isan, auch dass das Protokoll wieder da ist und auch schon fleißig mitprotokolliert wird. Wunderbar. So, wir sind beschlussfähig mit 5 anwesenden Vorstandsmitgliedern und wir haben auch ein Protokoll vom letzten Mal, das ich durchgeguckt habe, das sehr gut aussieht. Vielen Dank an der Stelle. Habt ihr das auch angeguckt? Gibt es Ergänzungswünsche oder Änderungen oder irgendwas dazu? Auch nicht irgendwas? Dann sage ich nochmal Danke und dann haben wir das, glaube ich, einstimmig so angenommen. So, die Zeit rennt. Trotzdem. Bisschen was war ja auch los. Jetzt ja ganz, also ich habe sehr viel Zeit leider damit verbringen müssen und wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen zu kommunizieren mit den diversen Menschen, die hier in NRW Aufgaben übernommen haben. Das ist gerade etwas sehr schwierig wegen Nichterreichbarkeit und wegen langer Wartezeiten und langer Antwortzeiten. Das ist ja schwierig. Aber ich gebe da nicht auf. Wir werden also weiter kommunizieren. Ich habe auch mit diversen KVs gesprochen und Mitgliedern, weil natürlich immer mehr Bewegung da ist, und immer mehr sich halt auf die Kommunalwahl vorbereiten. So, das war im Prinzip das waren die Hauptdinge, die ich in den letzten Wochen, in den letzten 2 Wochen geschafft habe. Plus natürlich das Kommunalwahl-Mumble am letzten Donnerstag. Wally, du bist dran, wenn du möchtest. Rückfragen machen wir dann vielleicht gleich komplett zusammen. Ich habe nicht ganz so viel getan, bin aber Gott sei Dank wieder gesundheitlich fit nach langer, langer Zeit. Ich habe jetzt endlich die Abrechnung des letzten LPTs gemacht. Orga-LPT für den nächsten habe ich auch schon vorbereitet. Vorbereitung TDPA läuft auch. Dollar-Dinge, Verwaltung. Ich werde mich auch wieder ein bisschen mehr um den RT kümmern. Ich habe den Hinweis von neulich verstanden. Danke. Ja, danke, Buddy. Ja, wir können mal einfach in der Reihe weitermachen. Hey, möchtest du was erklären oder dazu sagen, was du gerade schon aufgeschrieben hast? Vielen Dank schon mal. Ja, hallo. Ja, ich hatte in den letzten 14 Tagen nur eine der beiden PolGF-Sitzungen besuchen können. Die zweite musste aus privaten Gründen für mich leider ausfallen, konnte aber da noch einiges mit reingeben. Auch die beiden geplanten Ressortsitzungen, die dann immer jeweils 18 Uhr vor der Team-PolGF, ja doch vor der Team-PolGF-Sitzung des Bundes dann stattfinden, mussten leider auch ausfallen. Da aber auch unter anderem auch mit Terminschwierigkeiten bei den Ressortverantwortlichen. Das heißt, da versuchen wir noch Alternativen zu finden. Ansonsten da auch wieder viel Korrespondenz und auch mich um einige KVen auch gekümmert und auch jede Menge Tickets. Gut, danke. Bernd ist nicht da. Ein paar Zahlen werden dann hoffentlich mal nachgetragen. Daniel, du möchtest vielleicht was sagen. Ja, naja, ich habe nichts getan. Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich leider nicht. Mehr dazu eventuell nachher im NÖ-Teil. Okay, schön, aber dass du dann heute da bist. Danke. Ja, bei mir war viel Korrespondenz mit Mitgliedern und viele Tickets bearbeitet und ja. Ja, wunderbar. Dann sind wir damit durch. Und gibt es Fragen von jemandem? Der bestenfalls. Was denn? Namen zusammen. Ist eher ein Hinweis an den Daniel. Hi, lieber Daniel. Piraten-Live-Server ist sehr hakelig. Und ich hätte auch noch, ob wir da irgendwann mal ganz kurz drüber sprechen können. Ich habe da irgendwie einen Bug entdeckt. Ansonsten toll, dass das Ding gibt. Schreib mir das bitte per Mail, wenn das irgendwie geht. Okay? Geht. Klar, danke. Ich weiß auch im Moment sind die Piratentools auch nicht so. Stehen auch nicht zur Verfügung, komme ich aktuell auch nicht zu. Ja, ich wollte auch gerade schon sagen, so eine Mail, vielleicht sogar CC ans Ticketsystem, also sprich an AG-Technik, ist sicherlich immer ganz hilfreich, um sowas dann weiter zu verfolgen. Gut, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann springen wir zum Punkt Termine. Nur noch mal der Hinweis, ich weiß nicht, wer jetzt gerade morgen, nee, übermorgen in Erfurt ist. Da gibt es eine große Demo zu den aktuellen Zuständen in Thüringen. Das nur am Rande. Ansonsten kurzer Hinweis noch, im Ende März, die letzten beiden Märzwochen, sind die Wochen gegen Rassismus. Und vielleicht will der ein oder andere oder die ein oder andere dafür etwas vorbereiten. Ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit ganz wichtig, da mal einen Gedanken dran zu haben und sich vielleicht mit Menschen zu organisieren und da ein bisschen darauf hinzuweisen, vielleicht öffentlich. Und natürlich am 29.03. der TDPA in Bochum. Dann zum Workflow seit der letzten Sitzung. Ich weiß, das ist ein Treppenwitz, aber ich frage einfach mal, Helder. Ja, doch, da gibt es tatsächlich auch ein bisschen Bewegung. Also in nach großer Nachfrage, weil ich auch schon gesehen habe, dass einige Leute sich haben eintragen wollen, und zwar in die alte Tabelle der Wiki-Seite, die natürlich nicht funktioniert. Und zwar geht es jetzt hier um diese Kreisverbände-Liste. Konnte ich da natürlich dann durch direktes Eingreifen auch nochmal sagen, wie was wo gemacht werden kann. Also Bielefeld zum Beispiel ist jetzt aktuell. War jetzt eins der Dinge, was aufgefallen ist. Und auch Herne ist jetzt auch wieder da, wo es sein soll. Und auch der Märkische Kreis konnte jetzt nochmal zusätzlich eingetragen werden, da dort auch wir weiterhin dort nach dem aktuellen Büropiraten suchen. Genau, ich denke mal, diese Versuche, die werden ja zunehmen. Und ich hätte dann einen Vorschlag, diese Seite, die ja verlinkt ist, als von der Hauptseite Wiki zu den kommunalen Gliederungen und so weiter, wo sich die Menschen aber nicht eintragen sollen. Da kann man aber vielleicht einen Hinweis angeben. Wiki kann ja auch Schriftgrößen. Also deutlich da drauf schreiben, dass das nicht gedacht ist, hier Eintragungen zu machen und einen Link oder Hinweis, wie man es denn machen sollte. Das wird vielleicht weiterhelfen, nicht, dass jede Woche aufs Neue da Menschen versuchen, irgendwie in diese komische Tabelle was reinzufriemeln. Was hältst du davon? Ja, ist in Arbeit. Ist bekannt, ist in Arbeit. Da bin ich selber dran. Also das geht mir selbst um. Ja, also einfach einen Satz da rein, hier nichts eintragen, sondern zack, zack, zack und im Notfall halt Helder fragen. Das könnte vielleicht auch eine Menge Arbeit sparen. Okay, dann springen wir ganz schnell weiter. Wir haben besondere Anträge hier in Form eines normalen Antrags nicht bekommen. Wir haben einige Anfragen zum Thema Einladungen verschicken an Mitglieder zu Versammlungen und so weiter. Das ist aber ja kein Antrag in dem Sinne, insofern hier nicht erfasst. Ich höre keinen Widerspruch. Das ist gut so. So, und dann sind wir bei unserem Standardpunkt Kommunalwahl. Und da habe ich rumgeschickt nochmal die letzte Kommunalwahlordnung, die Änderung der Kommunalwahlordnung, die letzte Woche, Anfang dieser Woche ist sie erschienen. Und da ist jetzt auch berücksichtigt, dass es wieder eine Stichwahl gibt. Diese Kommunalwahlordnung ist insofern hilfreich, weil da im Anhang die ganzen Formulare dranhängen, die jetzt aktuell gültig sind für Aufstellungsversammlungen, für die Bestätigung der gewählten Kandidaten und so weiter und so fort. Also alles in der letzten Fassung. Und da der ein oder andere Ortsverband ja vielleicht auch einen Bürgermeister aufstellt, gerade die Formulare haben sich nochmal geändert. Da also bitte die von der aktuellen Kommunalwahlordnung nehmen. Und wenn ich jetzt dreimal Luft hole, finde ich auch gleich nochmal den Link, wo man sich die runterladen kann. Kleinen Moment bitte. Du kannst aber, Helder, wenn du noch Dinge erzählen willst, komm, dann kannst du auch gerade was zur Kommunalwahl auch noch erzählen. Das Pad, da war ich gerade nicht. Ja, klar, ich kann auch Updates geben, weil es gibt tatsächlich auch direkt schon die Anmeldung für eine AV am 15.03. im Ende-Pur-Kreis, die sich da nochmal aufstellen wollen, beziehungsweise auch schon zum Kreisparteitag eingeladen haben dazu. Und es gibt auch inzwischen aus mehreren Städten schon die Anfragen seitens der Partei Die Partei, ob nicht Piraten als Kandidaten in den Wahlbezirken dort quasi deren Wahl mit unterstützen wollen. Was ich natürlich für sehr, sehr gefährlich halte, weil gerade, das sind ja gerade die Dinge, die im Grunde uns nichts bringen, auch als Piraten weniger, da die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass jemand, der nicht zu den großen Parteien gerät oder jemand, der wirklich gerade der absolute geniale Typ ist aus der Stadt XY, da über einen Wahlbezirk da gewinnt. Weil nur dieser kommt dann halt da rein. Ansonsten geht der ganze Rest an die, gehen die Stimmen, die dort angefallen sind, gehen dann halt an die Reservelisten, die Partei vermutlich nicht an Piraten, also nicht mit Piratenunterstützung füllen wollen wird. Daher sind solche Anfragen mit Vorsicht zu genießen. Ja, das möchte ich unterstreichen auf jeden Fall, weil da auf der Liste anzutreten oder in den Wahlbezirken vor allen Dingen, wo man ja gar nicht, also wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass man direkt gewählt wird, heißt einfach, Piraten werden da nie antreten. Und das ist ja nicht das Ziel der Sache. Ich sehe gerade eine Wortmeldung im Sprechenraum. Bitte, Rainer. Naja, also ich halte es für überhaupt nicht sinnvoll, dass wir irgendwas an irgendwelchen Leuten abgeben, in der Hoffnung, dass wir es dann irgendwann mal vielleicht eventuell bekommen. Die treten uns am Ende nur im Arsch. Ende der Durchsage. Ja, so kann man das auch ausdrücken. So, wir haben zu dem Punkt noch was, was läuft in der Organisation. Wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, das Thema Grafik und Berufe, also Vorlagen für Flyer und so. Das ist also von der Bundesgrafik in Arbeit, natürlich gerade auch wieder ein bisschen zäh. Wir werden aber dafür Sorge tragen, dass wenigstens bis zur nächsten Sitzung oder weiß ich nicht, vorher die Logos von NRW mal vernünftig zur Verfügung stehen. Die werden dann halt auf dem Link der Bundesgrafik, der auch im letzten Protokoll war und der vielleicht dankenswerterweise wieder in dieses Protokoll auch reinkommt. Das ist eine Nextcloud-Instanz, da lassen die sich dann runterladen unter dem Kürzel NB, also sprich Nordrhein-Westfalen, sodass, wenn dann doch jemand schnell noch was Eigenes machen muss oder machen will, er wenigstens da die richtigen Logo-Vorlagen hat. Sonst noch zum Thema Kommunalwahl irgendwas? Resümee von letzter Woche vielleicht? Nicht? Okay, ich meine, wir hatten angeregte Diskussion, überschaubarer Kreis, aber es waren ja interessierte Menschen da. Leider ist ein bisschen, glaube ich, mit dem Protokoll ist es nicht ganz so gut gelaufen. Es gibt aber ein Pad. Allerdings bin ich jetzt gerade an einem anderen Rechner. Ich weiß nicht, hat einer der Anwesenden den Pad-Link von letztem Mal vielleicht gerade griffbereit? Also nicht von letztem Mal, sondern von dem Mumble am letzten Donnerstag. Dann könnten wir den hier ins Protokoll packen. Vielleicht mal suchen und vielleicht wird er noch nachgeliefert. Sonst gucken wir, wie wir den anders verteilen. Gibt es sonst noch Fragen zum Punkt Kommunalwahl 2020? Das ist nicht der Fall. Dann hätten wir jetzt als nächstes auf der Tagesordnung den Bericht des Themenbeauftragten für Drogen- und Suchtpolitik. Andreas, bestenfalls. Möchtest du uns was erzählen? Ja klar, hallo, deswegen bin ich heute Abend hier. Ja, Namen zusammen. Ja, ich weiß, das ist ja schon was länger schuldig. Ich fange einfach mal an. Also wie immer mache ich meine wöchentlichen AG-Sitzungen. Die mache ich natürlich, bundesweit an in Mumble. Was ich letztes Jahr gemacht habe, darüber wollte ich ein bisschen erzählen in Sachen Drogenpolitik. Ich versuche mal so ein bisschen den Schwerpunkt auf NRW zu legen, wobei eben das auch ein bisschen schwierig ist, also weil ich eben, das mischt sich einfach auch natürlich und es ist eben auch primär ein bundespolitisches Thema, wobei, da erzähle ich gleich vielleicht noch was zu. Ja, ich habe mit der Piratenpartei, haben wir auf zwei Messen einen Stand gehabt, beide in NRW, einen in Düsseldorf und den anderen in Dortmund. Ich hatte auch die Ehre, auf beiden Messen moderieren zu dürfen, also die Speaker anmoderieren zu dürfen und je nachdem, wenn eine Diskussion war oder so, auch eben diese zu moderieren. Dann habe ich noch auf dem Reggae Festival im Hanfeld teilgenommen in Steinheim letztes Jahr. Auch da habe ich die Speaker freundlicherweise moderieren dürfen. Was auch immer bedeutet, also muss auch klar sein, ich lerne die dann immer jeweils kennen und das ist also fürs Netzwerken wirklich genial. Also viele kenne ich auch natürlich, die ich da anmoderiere und einige kennen mich da auch. aber es sind eben auch immer wieder neue, wirklich sehr interessante Köpfe dabei, Leute dabei. Ist spannend. Ja, dann war letztes Jahr die Hanfparade in Berlin. Da war ich ebenfalls das erste Mal seit langer, langer Zeit einfach ohne Verpflichtung da. Habe mich da auch mit vielen NGOs, mit vielen Aktivisten getroffen. Das ist ja inzwischen wie gesagt ein Familientreffen. Ja, das Vernetzen macht halt wirklich riesen Spaß. Es ist ja, mache ich gerne. Dann habe ich letztes Jahr einen Vortrag in Frankfurt gehalten. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe da noch jemanden eingeladen, die Ingrid, das ist auch eine alte Kämpferin, eine Frau mit einer Ausnahmegenehmigung. Sie saß dann mit auf der Bühne, mit der habe ich ein bisschen diskutiert, in Anführungsstrichen, wobei sie natürlich auch jemand ist, der prolegal ist. Also es war jetzt keine wirkliche Diskussion, sondern eher in Richtung Vortrag. Ja, dann war ich im November war es, glaube ich. Oder, na, also im Herbst, glaube ich. Im Herbst war ich auf der Tagung des Schildauer Kreises. Der Schildauer Kreis ist, besteht grundsätzlich aus wissenschaftlichen Mitgliedern. Ist seinerzeit gegründet worden von Professor Dr. Böllinger. Und sind halt, wie gesagt, sehr hochkarätig, die Vorstellung, die da gelaufen ist. Auch da war natürlich wieder Vernetzen sehr, sehr gut. Ich durfte dort auch tatsächlich die Handkamera führen, habe also da auch Kameramann gespielt, ganz funny, so nebenbei. Ja, und das Highlight des Jahresabschluss war dann im November, das war dann die Jahrestagung der Bundesdrogenbeauftragten. Die Frau Daniela Ludwig ist ja die neue Bundesdrogenbeauftragte geworden, ebenfalls mit einem Parteibuch ihrer Vorgängerin ausgestattet, nämlich der CSU. Ich habe auch tatsächlich die Möglichkeit gehabt, auf dieser Jahrestagung mit Frau Ludwig zu sprechen. Bin sogar so weit gekommen, dass sie Bereitschaft zeigte, sich ein weiteres Mal ausführlicher mit mir zu treffen, eventuell sogar ins Mumble zu kommen, wobei ich ihr nicht glaube, dass ihr klar war, was wirklich Mumble ist, obwohl ich es erklärt habe. Sie selber war zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, tatsächlich noch nicht auf dem Stand, dass ich mich mit ihr ernsthaft inhaltlich auseinandersetzen könnte. Sie hatte eine sehr pfiffige Mitarbeiterin dabei, die das übernommen hat. Sie schienen halt in Sachen Substitution sehr interessiert zu sein. Das ist auch eins meiner Themen. Ihr wisst vielleicht oder auch nicht, dass ich auch aktives Mitglied bei Yes bin. Das sind Junkies, ehemalige Substituierte. Ich habe das damals als meine Pflicht empfunden, als Drogenpolitiker eben auch diese Netzwerke kennenzulernen, um einfach wirklich in die Tiefe der Drogenproblematik bei den Usern reingucken zu können. Gut, also Thema Substitution, um es nochmal hochzunehmen. Substitution ist im Prinzip die Behandlung mit einer Ersatzdroge, um den Suchtdruck runterzufahren, um eine Teilnahme an der Gesellschaft zu ermöglichen und so weiter oder besser zu ermöglichen. Da schien sie, wie gesagt, sehr offen. Es gibt große Probleme, große Versorgungslücken im Osten und die werden auch immer größer. Es rutschen keine substituierenden Ärzte mehr nach. Großes Problem. Damit konnte ich sie letztendlich einfangen, unter anderem auch, weil ich anbieten konnte. Ich habe damals in der Projektgruppe mitgearbeitet an Substitutionsverträgen. Also ihr müsst wissen, dass in dem Moment, wo jemand mit Substituten behandelt wird, schließt der Arzt oftmals einen Vertrag mit den Patienten ab und der ist häufig sehr diskriminierend, also angefangen von UKs, also Urinkontrollen wegen Beikonsum, bis hin zu, dass sie nur zu bestimmten Zeiten kommen können, dass sie im Zweifel nicht in das gleiche Wartezimmer dürfen wie andere Patienten und vieles, vieles mehr. Also das ist hart, das ist teilweise wirklich hardcore, was da passiert. Und wir haben seinerzeit eben versucht, einen Vertrag aufzustellen, einen Vertragsentwurf, einen Mustervertrag, der eben diese Diskriminierung entschärft. Ich hatte auch tatsächlich Lust, die Frau ins Mumble einzuladen. Die Entwicklung allerdings, die so in den letzten Tagen passiert ist mit ihr, glaube ich nicht, dass das Sinn machen würde. Das kriegt man auch kaum gehandelt. Also jedenfalls auf einer vernünftigen Ebene. Inzwischen hat sie sich halt mit der Cannabis-Szene ihr anfängliches, ich rede erstmal mit allem und man muss die Stigmata durchbrechen, hat sie sich inzwischen verscherzt, weil sie eben ganz klar viele Absagen in Richtung einer vernünftigen Reglementierung oder auch Legalisierung gegeben hat. Sie hat also letztlich gesagt, eine Cannabis-Legalisierung könnte sich in den nächsten 10 Jahren nicht vorstellen, um nur einen Spruch zu bringen und einen weiteren, dass sie eventuell, also Richtung Ordnungswidrigkeit, also sprich der erste Aufgriff eines Users, der im Eigenbedarfsbereich ist, müsste dann nur noch eine Ordnungswidrigkeit bezahlen. Ansonsten greift aber wieder das volle repressive Instrument. Lange Rede, kurzer Sinn, hier eine Mammelsitzung zu machen, wenn da Leute reinkommen aus der Liga und die werden kommen, dann kann man die eigentlich dann nur noch bannen, sperren und so weiter. Und das, ich glaube, ich verzichte auf so eine Veranstaltung. Was ich allerdings doch noch immer noch versuchen möchte und eben auch da Rücksprache noch mit 2 anderen Leuten bin, dass man halt sie in Berlin besucht und nochmal, weil sie zeigt tatsächlich Gesprächsbereitschaft, mit vielen anderen Verbänden hat sie bereits gesprochen. Dieses Angebot würde ich wahrscheinlich nochmal aufgreifen, werde ich eventuell noch aufgreifen, um mit ihr dann dieses Jahr nochmal ein Treffen zu machen. Sie hat auch nicht mehr viel Zeit in ihrer Amtszeit, um Sachen umzusetzen, aber in Sachen Drug-Checking hat sie halt auch aufgemacht, das so noch an bundespolitischen Themen und was eben aber auch vielleicht NRW interessieren könnte. Drug-Checking bedeutet nichts anderes, dass ich die Substanz, die ich konsumieren möchte, überprüfen kann auf Inhalt, also sprich, was ist drin und wie viel ist wovon drin. Da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten, das hängt ein bisschen mit dem Budget und der technischen Ausstattung zusammen. Das wirklich Interessante an Drug-Checking ist allerdings, dass der primäre Anteil an Drug-Checking nicht eben das Untersuchen einer Substanz betrifft, sondern eher die persönliche Begleitung. Niederschwellige Drogenberatung sind, wenn man so mobiles Drug-Checking sieht in Österreich oder so, dann ist der Personalaufwand, im Verhältnis von Chemikern und Drogenberatung und Sozialarbeitern 1:4, 1:5 ungefähr, was ja auch Sinn macht. Ja, weiterer Ausblick so für die Zukunft vielleicht noch. Ich habe schon wieder jetzt einen Messestand angemeldet in Köln. Es wird im April eine Messe in Köln stattfinden, die erste in Köln. Ich würde mich freuen, wenn ich Unterstützung aus NRW bekomme, insbesondere auch Leute, die mal Lust haben, sich in den Stand zu stellen. Wir haben in Köln tatsächlich, gestern habe ich mit dem Veranstalter gesprochen, wir werden dort im Haupteingang sitzen. Das ist wirklich First Class für einen wirklich günstigen Preis. Und das sollten wir nutzen, um uns da zu präsentieren. Und ich höre gerade Wahlkampf und so, Kommunalwahlkampf. Ich kann es nur empfehlen, jedem aus NRW, nehmt teil, Eintrittskarte ist frei, T-Shirt wahrscheinlich wird es auch geben. Und ihr werdet viel Spaß haben. Das ist immer, so Messen sind immer sehr relaxed. Der Veranstalter ist ein richtig guter. Ich kenne ihn aus letztem Jahr. Der hat die in Dortmund letztes Jahr gemacht, die Messe. Das ist der Johnny. Und ich kann ihn empfehlen, nehmt teil. Dann kommt eine Messe in Frankfurt. Also ich werde die Messe im Übrigen in Köln auch moderieren. Wieder. Mit der Nadja Reigel zusammen. Dann kommen noch weitere Messen. Es kommt noch eine in Frankfurt, an der ich selber auch teilnehmen werde und auch die moderieren werde. Und es kommt noch eine Messe im August in Düsseldorf, wo ihr wieder, also herzlich eingeladen seid, teilzunehmen, wie auch immer, und wenn nur als Gast. Auch die Messe werde ich wiederum moderieren in Düsseldorf. Und dort werden wir wieder einen Stand haben. Ja, ansonsten, ich gucke nochmal, ich bin gleich fertig, ihr habt es gleich geschafft. Dann machen wir inzwischen Themenabende. Vielleicht habt ihr ja auch Spaß daran. Wir hatten am Sonntag den Hubert Wimmer da, ehemaliger Polizeipräsident aus Münster, Vorstandsvorsitzender von Lieb. War eine sehr, sehr spannende, gelungene Veranstaltung, ist auch abgelegt im Krähennest die Aufnahme, wer da nachhören möchte. Es wird weitere Themenabende geben, als nächstes kommt am kleinen Themenabend am Mittwoch werden wir was hören über kommunale Abgabemodelle für medizinisches Cannabis. Dann im März kommt Daniela Kreher vom Noman-Institut, ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber die ist halt auf der internationalen Ebene unterwegs, wird im März auf der Narkotikkonferenz in Wien teilnehmen und uns dann eine Woche, maximal 2 Wochen später genau darüber berichten, was da passiert. Denn die sind weiter, die sind schneller. Der Druck, den wir in der Drogenpolitik bekommen, kommt nicht nur von uns NGOs, sondern der kommt eben auch von international, von der WHO. Die sind einfach, die fordern uns inzwischen auf oder unsere Bundesregierung auf, mal ihre Drogenpolitik auf Menschenrechte zu überprüfen. Und das machen sie tatsächlich auch sehr deutlich. Dann kommt noch ein Projekt in Sachen Drug Checking, was geplant ist. Das kann euch vielleicht auch interessieren. Geplant ist, dass man eine Petition, wenn wir in Räten sitzen, kann man natürlich auch einen entsprechenden Antrag stellen, zu Drug Checking machen. Wir werden eine Vorlage erstellen und das Ziel ist es, diese Drug Checking Vorlage im Zweifel mit anderen Verbänden gleichzeitig an einem Tag abzuschicken, so dass sie an einem Tag ankommen und dann kann man entsprechende Pressemitteilung machen, so dass es ein bisschen rumst. Ach, Entschuldigung, was ich noch vergessen hatte, war in Sachen Themenabende, im April, ich glaube der 12. ist es, es wird aber immer auch noch durch eine Pressemitteilung angekündigt oder über die entsprechenden Social Media Kanäle. Kommt Georg Wurth, ist der Chef vom DHV, vom Deutschen Handverband, der wird uns ein bisschen was über den Deutschen Handverband erzählen und über Cannabis, der Zukunft und Legalität und so weiter und so fort. So, Drug Checking habe ich auch gesagt. Ja, das es kommt noch ein Projekt, was geplant ist in Rhein-Main, ist aber noch nicht spruchreif. Die haben davor, Diskussionsabenden zu veranstalten mit hochkarätigen Teilnehmern, die ich dann im Zweifel moderieren werde oder eben daran teilnehmen werde. Das ist aber noch nicht ganz ausbaldowert. Ja, ich bin auch schon heiser und ihr ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Das reicht erstmal, hoffe ich. Okay, das war ja eine Menge. Vielen Dank für den Bericht. Wobei, dann kommt gleich eine Nachfrage von Reinhard. Mir ist aufgefallen, dass natürlich auch ganz viele Aktivitäten außerhalb von NRW stattgefunden haben. Aber vielleicht kannst du da gleich was zu sagen, wenn der Reinhard auch noch seine Frage gestellt hat. Ich habe eigentlich mal gedacht, wie will man eigentlich einen Antrag durchkriegen im Rat einer Stadt, wenn man dort keine wahltechnische Mehrheit hat? Zum Beispiel bei uns in Duisburg werden alle Anträge abgelehnt, es sei denn, sie kommen von der SPD. Oder andersrum ausgesprochen, die SPD lehnt alle Anträge ab, die nicht von der SPD kommen. Möchtest du jetzt damit vielleicht andeuten, dass die zu viel geraucht haben? Dann? Das ist Standard, das ist überall so. Das hat also nichts mit der Drogenpolitik zu tun, sondern. Ja, ich meinte ja nur, weil der Kollege sagte gerade einen Antrag stellen zum Thema Cannabis. Ich glaube nicht, die SPD einen Antrag stellt, hat Cannabis freizugeben oder sowas ähnliches. Das kann ich mir uns in Duisburg nicht vorstellen. Naja, da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Gemeint sind tatsächlich so Verbindungen wie Lieb, Schildauer Kreis, DHV, die man da mit als Transporter oder mit ins Boot holen kann, die sagen, okay, das unterstützen wir. Wir stellen mit diese Petition. Wir haben als Piraten immer noch den großen Vorteil eines doch immer noch recht großflächigen und funktionierenden Netzwerkes. Also, ne, wir könnten tatsächlich hingehen. Ich meine, dass der Vorteil an Petitionen ist, du kannst unabhängig vom Wohnort in jedem Ort eine Petition einreichen. Das ist kein Problem. Das ist juristisch völlig zulässig. Das heißt, es könnte auch du als Einzelperson könntest jetzt hingehen und in sämtlichen Kommunen in Deutschland eine Petition einreichen zu Cannabis Social Clubs oder was du auch immer möchtest. Das Einzige, was sich daraus kicken würde, wäre, dass diese Petition, ich glaube, innerhalb der letzten 2 oder 3 Jahre gestellt worden ist, dann kann die abgewaschen werden. Aber ansonsten muss der Rat sich damit auseinandersetzen. Damit muss sich auch ein Kreis auseinandersetzen oder auch ein Landtag auseinandersetzen. Da weiß ich nicht, da muss ich aufhören. Aber bei einer Kommune ist es in jedem Fall so. Da kannst du als Einzelperson sogar eine Petitionsanfrage stellen. Und dann kommt das Ding zumindest mal in die Presse. Umso besser man vorbereitet ist, umso besser kann man das Ding natürlich dann auch in der Presse ausbreiten, das Thema, und eben dann Argumente sammeln und eben die Diskussion wieder ein bisschen anregen und das Bewusstsein schärfen. Kurzer Punkt dazu. Mein Danke für die Anregung. Das wäre allerdings dann tatsächlich was du dann auch noch begleiten solltest. Und Petitionen ist sicherlich nicht so der richtige Begriff jetzt für Kommunen, weil die kennen keine Petitionen. Du kannst aber als Bürger, das haben wir in der Kommunalwahlordnung hier verankert, einen Antrag stellen. Thema Bürgerantrag. Das, sowas gibt es. Das ist aber keine Petition. Petition ist dann wiederum beim Landtag tatsächlich. Da ist natürlich wichtig, dass du irgendwo eine bestimmte persönliche Betroffenheit hast, weil wenn du als Einzelperson in jedem Landtag, meinetwegen Nordrhein-Westfalen oder sowas, einen Antrag stellst, dann wirst du auch deswegen rausgekickt, weil du gar nicht aus der Gegend kommst und gar nicht in einem Bundesland bist und so weiter und so fort. Aber anyway, dass man als Bürger und auch dann als Pirat durchaus auch ohne im Rat vertreten zu sein, aktiv sein kann. Das sieht man ja vereinzelt jetzt auch zu anderen Themenbereichen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo das also einzelne Piraten zu, wie gesagt, ganz anderen Themen gemacht haben. Die haben auch Bürgeranträge in den Räten und das kann man hier machen. Und wenn du dich halt mit deiner Kompetenz und Wissen für die von der fachlichen Seite bereit erklärst, da zu unterstützen, ist das eine schöne Sache. Also vielleicht zwei Hinweise dazu. Isan hat noch eine Wortmeldung. Bitte an den bestenfalls, dass er ins Pad guckt. Ich habe versucht mitzuschreiben, aber ein paar Angaben sind mir durchgeflogen, die bitte ergänzt. Danke. Gerne, wenn ich die Links zum Pad bekomme, mache ich das gerne. Zwei Sachen noch. Also ich habe hier unten mal was zum Petitionsrecht in Kommunen reingestellt. Ich habe da einen anderen Wissensstand, kann mich aber auch täuschen, vielleicht ist das ein Alter. Ich weiß nur, dass der DAV das seinerzeit auch mal gemacht hat und das ist ganz gut eingeschlagen. Und Drug-Checking macht die Regierung auf und da wird was kommen von der Regierung. Danke, Isan. Und dementsprechend sollten wir da die Forderungen entsprechend hochschrauben, weil ich befürchte, dass nicht das kommen wird, was wir uns wünschen, sondern dass das ein bisschen anders ablaufen wird. Und in Sachen Handwerkszeug ist das Vorhaben, dass natürlich die Petition klar erstmal von der Gruppe, also das kann ich gar nicht alleine machen, sondern das müssen mehrere machen, wenn wir das wirklich deutschlandweit starten, das Ding. Oder von mir aus auch nur in einem Bundesland. Das kann man natürlich auch erstmal machen. Aber so, dass man eben die Begründung muss sitzen. Der Antrag selber ist ja, das ist nichts Großartiges, sondern die Begründung ist ja das, worauf es wirklich ankommt und womit sich dann eben die Verwaltung im Zweifel auch im Auftrag des Rates auseinandersetzen muss. Aber richtig spannend wird die Sache natürlich, wenn der Petent auch noch anwesend ist und Rede und Antwort stellen kann, falls der Rat die Sitzung dafür unterbricht. Ich habe das mal durchgezogen, das war ein Riesenspaß. Wir waren damit in der Presse als Piratenpartei und das Ding ist bis heute abrufbar, das ist bis heute in den Medien da. Es macht einfach Wirbel in der Presse. Wenn ihr euch vorstellt, dass da 200 Petitionen, 300 Petitionen plötzlich an einem Tag in den Kommunen einschlagen, das wäre eine geile Nummer. Also sowas stelle ich mir halt vor. Und dann, wie gesagt, ich kann keine 300 Petitionen begleiten. Das ist nicht möglich. Ja, das muss verteilt werden. Aber man kann es, wie gesagt, so machen, dass der Petent entsprechend die Begründung hat und so weiter und im Zweifel sogar Rede und Antwort stellen kann. Das wäre dann so der dritte Aufbau dieser ganzen Geschichte. Nimm doch einfach, ich mische mich einfach mal ein, nimm doch einfach beides zusammen. Da, wo sowas möglich, soll es getan werden. Ansonsten auch Bürgeranträge. Und wenn die alle zeitgleich an einem Tag stattfinden, dann haben wir Presse. Definitiv. Gut, das wird auf jeden Fall nach einem Thema für deine AG-Sitzung an. Ja, da besprechen wir sowas auch, ja, klar. Aber wie gesagt, ich bin immer froh, Unterstützung zu bekommen. Also ich kann nur sagen, also Rheinland-Pfalz, wie gesagt, hat Interesse gefunden, die wollen das im Wahlkampf einsetzen und die haben da auch entsprechend die Power, um Veranstaltungen zu machen. Und da werden sie sicherlich eben auch die lokale, aber auch eben bundespolitisch die Drogenpolitik nach vorne bringen und wieder in die Köpfe bringen. Also da freue ich mich drüber über sowas. Gut, sonst noch irgendwas hier zur Situation in NRW, auch drogenpolitische Diskussionen oder Diskussionsstand der hier im Landtag oder sowas? Ja, es gab jetzt vor kurzem wieder einen Antrag, glaube ich, von den Grünen. Also es passiert hier und da was, aber es passiert nicht wirklich was. Also nein, es verändert sich nichts. Das ist leider so. Aber es werden immer wieder von anderen Parteien schon mal, also von eben den kleineren, kleine Schritte gewagt. Aber es kommt nicht durch, wie immer. Gut, dafür müssen wir ja dann erstmal die Mehrheit bekommen und dann geht's mal richtig los. Isan, du bist im Sprechenraum, wie schön. Frage an den bestenfalls. Was hältst du vom Vorstoß der SPD, die sich jetzt plötzlich gestern stark gemacht hat? Im Punkto Cannabis. Ja, das ist ja ein Positionspapier der Bundestagsfraktion SPD. Ich halte das persönlich für ein Papierchen. Also das ist eine Willenserklärung. Wenn man sie sich inhaltlich anguckt, ist es sowieso richtig schwach. Die gehen dann auch tatsächlich auf Ordnungswidrigkeit, sagen zwar, sie wollen es entkriminalisieren und so weiter, aber konkrete Lösungen bieten sie nicht an. Sie pochen halt eben auf Entkriminalisierung sagen, aber Ordnungswidrigkeit muss es dann sein, womit es dann eben nicht wirklich entkriminalisiert wird. Jeder Polizist kann jederzeit einschreiten, nach Gutdünken. Und wenn ihr, wenn es ein Bundespolizist ist, ich weiß nicht, ob es gelesen hat, kostet auch noch Geld, je nachdem, was er mit dir veranstaltet. Es ist ja nichts anderes als eine Willenerklärung und sie geht jetzt im Prinzip mit diesem Papier zum Koalitionspartner, zur CDU und klopft ab, was können wir zusammen machen. Da wird natürlich fast nichts passieren. Also die Forderung der SPD war, wie gesagt, einmal Cannabis, in Sachen Cannabis da eine Ordnungswidrigkeit zu machen im Bereich des Eigenbedarfs und kommunale Abgabemodelle zu fördern. Und wie gesagt, insgesamt das Ganze zu entkriminalisieren, wo da eben, aber da ist nichts Konkretes hinter. Frau Ludwig lehnt sich aus dem Fenster und sagt, sie will einheitliche Grenzwerte haben, sagt, die allerdings bei 6 Gramm liegen sollen, das ist Worst Case Bayern. Als Vorlage, also ne, in Berlin sind wir bei, da darf der Staatsanwalt erst ab 10 Gramm ermitteln, außer es gibt irgendwie ein öffentliches gegenteiliges Interesse. Die Cannabis-Abgabemodell, das ist schon in Berlin durchs AGH, also die stellen gerade einen Antrag wieder bei der B-Farm. Das heißt, das ist da ein demokratischer Beschluss, die haben Geld bekommen. Da gibt's schon, das passiert schon. Das heißt, die reiten halt hinterher und im Zuge eines rot-rot-grünen Regierung können sie natürlich relativ leicht aufmachen, indem sie sagen, naja, haben wir ja schon immer gefordert. Ja. Wie gesagt, den Durchbruch, glaube ich, den schaffen wir auch tatsächlich erst, wenn wir irgendwo beteiligt sind. Aber schauen wir mal. Für den Moment würde ich sagen, vielen Dank für den umfassenden Bericht. Wenn jetzt keine weiteren Rückfragen sind, danke auch fürs Protokoll und der Hinweis nochmal von Isan und beziehungsweise bestenfalls guck mal rein. Ich finde, es stehen die meisten Sachen drin, aber vielleicht fällt ja noch das eine oder andere ein. Dann wäre das vollständig. Ich gucke gerne nochmal rein und habe zwei Sachen noch, die mir am Herzen liegen im eigenen Interesse, in Anführungsstrichen, also im politischen eigenen Interesse. Zum einen habe ich das Problem, dass mir fast alle Vorlagen natürlich abhandengekommen sind im Zuge dieser P-Shop-Geschichte. Ich möchte das nicht ausbreiten, aber ich arge schwitzen kommen. Es gibt ein paar Sachen, die ich bekommen habe vom Artgerecht, freundlicherweise, aber es fehlt natürlich. Wenn jemand irgendwie noch Vorlagen hat oder alte Aufkleber hat, selbst ein Foto reicht mir, um es nachzubauen. Es ist einfach alles weg. Da wäre ich über eure Unterstützung dankbar. Und meine zweite Frage ist, ich habe ja den Eindruck, dass einer aus dem Vorstand nicht mehr so aktiv ist bei euch oder für uns. Und inwieweit macht das Probleme in Sachen Finanzierung, Poll, GF, ETA? Weil ich davon abhängig bin und auch die Teilnahme an den Messen in NRW, an den Zweien. Was übrigens noch die einzigen sind, wo die Piratenpartei einen Stand hat auf einer Hanfmesse. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir da gerade einen offenen Antrag haben oder sowas. Ich weiß, dass aufgrund von Nichtteilnahme kein Budget beschlossen worden ist und es da einen Ersatztermin geben soll. Und wenn da wieder Moment, was streust du denn jetzt hier wieder? Also du redest jetzt davon, dass der Schatzmeisterclub nicht zu einem Ergebnis gekommen ist, weil teilweise abgelehnt wurde, teilweise nicht teilgenommen wurde und weiß der Kuckuck was, dass die Schatzmeisterrunde jetzt nochmal eine neue Sitzung macht und dann neu abgestimmt wird über die diversen Budgets. Davon sprichst du, oder? Mhm. Genau. Ja, da das in der Zukunft ist, können wir dann auch beim nächsten Mal darüber sprechen, was da rausgekommen ist. Es gibt da keine Möglichkeit, irgendwas abzufangen. Das verstehe ich jetzt nicht. Also Nichtanwesenheit, irgendwie einen Vertreter schicken oder sowas. Ist das möglich? Ja, doch, das besprechen wir jetzt ja gleich in der NÖ. Also Moment, stopp. Das hat auch jetzt, es geht doch darum, dass diese Sitzung, die ist in Zukunft. Und die Ergebnisse dieser Sitzung werden wir dann auch kommunizieren oder beziehungsweise die werden dann halt sowieso ja kommuniziert werden. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, ob aufgrund von Nichtteilnahme dieser Schatzmeisterclub nicht beschlussfähig ist und ich dadurch oder viele andere auch letztendlich nicht die Möglichkeit haben, politisch aktiv zu sein. Wir werden unseren Teil tun, dass der Schatzmeisterclub beschlussfähig ist. Wie das andere handhaben, das kann ich dir nicht sagen. Gut, das wollte ich hören. Dankeschön. Gut, soweit. Rückfragen hatte ich schon, glaube ich, gefragt. Dann springen wir gnadenlos in Zeile 129. Da steht LPT NRW 20.1. Ich könnte mir vorstellen, dass der Balli da einen Satz zu sagen möchte, oder? Aber selbstverständlich. Ich sage auch zu dem vorigen noch einen Satz. Es ist gewährleistet, dass NRW im Schatzmeisterclub vertreten ist. Und es nicht an uns liegt, dass da irgendwelche Sachen nicht gegeben sind. So, LPT NRW 20.1. Auf der Klausurtagung hat der Vorstand, dieser Vorstand, gesagt, dass er gerne einen LPT vor den Sommerferien hätte. Wir waren aktiv diesbezüglich. Wir haben mehrere Städte angefragt, also Kerpen und mal wieder Gelsenkirchen. Bielefeld habe ich nicht angefragt, weil das für viele Leute viel zu weit ist. Aber Herne hat sich wieder angeboten, beziehungsweise wäre frei an dem letzten Wochenende vor den Sommerferien. Was ist das? 27., 28. Juni, grob geschätzt. Und das steht zur Disposition. Es steht auch zur Disposition, ob wir einen eintägigen oder zweitägigen Landesparteitag machen. Da ist die Frage, ich hatte das eben schon ganz schön mit Sandra im Vorgespräch, wenn wir wissen, wie viel Last an Anträgen auf uns zukommt, wissen wir, ob wir ein oder zwei Tage machen. Können natürlich auch zwei Tage machen und an einem Tag noch was anderes, einen weiteren TDPA oder wie auch immer. Also das steht im Moment zur Disposition. Genau, ich denke, da werden die nächsten Wochen einen Hinweis geben, wenn nämlich Anträge reinkommen. War jetzt schon genau richtig angeregt, also falls wir mehrere Anträge haben, braucht man natürlich auch da die Zeit zu diskutieren und das wird dann automatisch länger. Und ob und wie es ein TDPA gibt oder irgendwas noch vielleicht in Verbindung mit der Kommunalwahl, das werden wir, glaube ich, auch nochmal überlegen. Sind natürlich auch vom Vorstand Wünschen gegenüber offen, wenn ihr aus dem Kreis der Mitglieder etwas da anregen wollt. Und vielleicht möchte das ja schon die WAKO, die im Sprechenraum ist. Anmerkung zu Anträgen. Also der Pirat an sich schreibt die Anträge nicht 3 Monate im Voraus, sondern im Prinzip erst dann, wenn die Einladung an den zum LPT an die Mitglieder rausgegangen ist, fällt den Menschen ein, dass sie Anträge einstellen. Also das ist in der Regel so. Deswegen denke ich, wir sollten den Termin recht schnell fixen und uns auch recht schnell überlegen, ob wir den eintägig oder zweitägig machen. Und ich denke, auch wenn eine Reihe von Anträgen kommt, dürfte ein eintägiger LPT reichen. Ja, wobei es natürlich auch schön wäre, danke für die Anmerkung, Marco, wenn der Gemeinde Pirat sich da mal etwas neu orientieren würde und mit etwas mehr Vorbereitung agieren würde. Ich weiß, dass es in einigen AGen, in einigen Bundes-AGen durchaus jetzt schon Aktivitäten gibt in Richtung Antragstellung, obwohl wir noch gar keinen Platz haben, wo ein BPT stattfinden wird. Aber trotzdem war die Anmerkung schon richtig, so sind einfach die bisherigen Erfahrungen. Ja, trotzdem ja. Anregen, jederzeit ist ein Antrag für einen nächsten Parteitag, wann auch immer er stattfinden wird, jetzt schon möglich. Und mitunter sind ja auch die lange vorbereiteten Anträge die besseren. Das ist nicht zwangsläufig so, aber das kann schon passieren. Balli, du hattest auch noch was. Ja. Entschuldigung, Vaku ist nochmal da, aber ich glaube Balli und dann Vaku. Nö, lass mal Vaku zuerst. Wenn ihr sagt, Anträge können jederzeit gestellt werden, dann vielleicht auch nochmal direkt dazu sagen, momentan geht das nur über den Request-Tracker, weil es gibt noch keine LPT-Seite, weil ich euch gebeten hatte, da mal zu schauen, wer denn da mal die Nachfolge von dem MacGyver antreten kann und sich um solche Dinge kümmern kann. Ich kann es dieses Mal nochmal machen, aber wenn wir Richtung Landtagswahl gehen und da so viele Anträge reinkommen, möchte ich nicht als Einzige in der Antragskommission sitzen und das Wichtige spielen. Berechtigter Hinweis, danke dafür. Auch da müssen wir dann nochmal sehen und an dieser Stelle natürlich auch dazu aufrufen, Unterstützung hier für die Verwaltung und für die Vorbereitung der Anträge und für die Wikipflege zu bekommen. Jeder ist Pirat, ist da gerne aufgerufen, mit zu unterstützen. Okay, dann nehme ich jetzt mal wieder das Wort. Also, ich werde jetzt Balli, ich wollte jetzt nur direkt darauf antworten, weil ich glaube, der Frank hat mich falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Leute irgendwas im Wiki machen. Es geht darum, jemand Verantwortliches zu finden, der sich um die LPT-Seiten kümmert, der sich darum kümmert, beschlossene Programmanträge auch ins Programm einzupflegen. Das ist jede Menge Arbeit und das sollte nicht irgendjemand machen, sondern jemand, der von euch dafür beauftragt wird. Sprich, ihr solltet das ausschreiben. Okay, ich hatte den Weg auch so gesehen, wenn sich jetzt jemand meldet, dass man durch die Arbeit dann feststellt, hey, möchtest du das nicht festmachen und intensiver und so. Aber okay, Hinweis mit der Beauftragung, mit der Ausschreibung nehmen wir auch nochmal auf. Oder wir machen es vielleicht einfach sogar. Was aber niemand davon abhalten sollte, auch trotzdem, wenn er sich nicht auf so eine Ausschreibung meldet, trotzdem sich zu melden bei den Menschen, die hier jede Woche für die Verwaltung da sind, für die Vorbereitung der Sitzung. Vorbereitung braucht immer Zeit und Unterstützung ist immer gerne gesehen. Da ist jetzt eine große Lücke. Was soll ich dir jetzt noch sagen? Ich weiß nicht, was du noch sagen wolltest. Ich werde jetzt den Termin für beide Tage reservieren. Das ist direkt vor den Sommerferien, nur nochmal Ausrufezeichen. Es hat sich keiner großartig gegen Herne gewehrt, dass wir schon wieder dort sind, wollen, werden, wie auch immer. Und deswegen werde ich es reservieren und ich schlage vor, dass wir eine Rundmail an die Mitglieder machen, was da geplant ist und nachfragen nach Anträgen oder ähnlichem. Was mir auch aufgefallen ist, die Satzung bedarf übrigens auch ganz, ganz dringend einer Änderung, mehrere Änderungen. Im Vorfeld dieser heutigen Sitzung ist mir das erst recht aufgefallen. Gut, dann mach doch bitte da nochmal für die nächste Sitzung Notizen, in welchen Bereichen, damit wir das besprechen können. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, so einfach für 2 Tage, ich würde aber auch tatsächlich anregen, es nur an einem Tag zu machen, und zwar an einem Samstag. Das ist auch meins, dass wir am Samstag das dort machen. Oh, ja. Entschuldigung, ich sehe gerade Marco im Sprechenraum nochmal. Ihr müsst es auch einmal beschließen, also bevor ihr die Mitglieder anschreibt, solltet ihr einmal beschließen, dass ihr ihn macht. Dazu braucht ihr einen Antrag. Den würde ich dann für die nächste Sitzung vorbereiten. Das ist ja unabhängig davon, dass Buddy das auch schon machen kann. Genau, also wir hätten das, denke ich mal, im Umlauf gemacht, vielleicht sogar. Dann ist es vor der nächsten Sitzung schon durch. Aber danke für die Anregung und den Hinweis. Danke. Gut. Also die Bedingungen sind bekannt. Von mir aus können wir es auch jetzt beschließen, dass wir da an dem Wochenende dort in Herne was machen wollen. Ja, wir brauchen halt einen formulierten Antrag und den sollten wir dann tatsächlich auch aufschreiben und nicht jetzt hier aus dem Ärmel schütteln. Es gibt ja recht, dass die Grundsätze relativ klar sind. Hier kam jetzt gerade nochmal die Frage, wie denn das Budget ist für den LPT. Also ich sag mal, da haben wir hier in NRW nicht so wie im Bund eigentlich die Maßgabe, so wenig wie möglich. Und weil wir nicht so viele, wie soll ich mal sagen, Dinge zu berücksichtigen haben wie der Bund, der viel mehr planen muss, weil aus, ja, vielleicht lasse ich mal so stehen. Oder habe ich jetzt Quatsch erzählt, Bali, wie ist dein Budget, von dem du normalerweise ausgehst für ein LPT? Also wir sind deutlich gesunken in den letzten Jahren. Ich möchte das durchaus, wir waren früher mal bei 5.000 bis 10.000 teilweise. Wir sind jetzt bei Gesamtbudget 1.500, 1.600, jetzt nachgucken. Also die Miete alleine sind nur 300 Euro, die wir machen pro Tag. Aufbautag ist frei, also sehr geringfügig, was wir da. Ich hoffe, das vernünftig beantwortet. Ja, wir haben bei der Jahresplanung, also das ist das Basisbudget grundsätzlich für Veranstaltungen festgelegt, aber jetzt für den einzelnen LPT nicht eine spezielle Summe, aber danke für den Hinweis, dass es in dieser Größenordnung ungefähr landet. Rückfragen sehe ich dazu nicht, dann schließen wir diesen Punkt und ansonsten haben wir nur noch Thema im Protokoll stehen. Das heißt, wir wären wohl am Ende der öffentlichen Sitzung angelangt. Da höre ich keinen Widerspruch. Dann gebe ich nur noch mal den Hinweis, der jetzt für die Kommunalwahl natürlich immer wieder wichtig wird, wenn man Infoveranstaltungen macht, draußen Infostände, die bitte im Wikikalender eintragen. Der Link ist in jedem Protokoll zu finden. Wenn eingetragene Veranstaltungen, wenn da was passiert, ist die oder derjenige versichert. Das ist sicherlich sinnvoll, das dann auch zu tun. Außerdem ist so ein Hinweis im Kalender auch hilfreich, dass andere wissen, was dann los ist. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir uns am 27.02.2020 gerne wieder hier treffen, 20.30 Uhr im Mumble, und schließe die Sitzung um 21.31 Uhr. Bedanke mich an alle, die hier mitgemacht haben, die unterstützt haben, das Protokoll und die Sitzungsvorbereitung, Vaku und Isan ganz besonders. Bis bald.